Wir starten heute mit Musik von Peter Jona Korn. Bereits mit 10 Jahren kam der Hochbegabte als Jungstudent an die Berliner Musikhochschule. Aus einer jüdischen Familie stammend emigrierte er als 11-Jähriger nach London. Später war er in Jerusalem und in den USA tätig. Wir hören von Peter Jona Korn die Sinfonie Nummer 3. 4 Teile in einem Satz, noch der Zusatz hier. Wir hören Sostenuto, Allegro con fuoco, Andante con moto, Scherzo und Coda. Mit der Thüringen Philharmonie Suhl unter der Leitung von Olaf Koch. Thank you. Thank you. Er war unter anderem Student bei Ernst Toch, Arnold Schönberg oder auch Hans Eisler, Peter Jona Korn. Wir hörten von ihm die Sinfonie Nummer 3 mit der Thüringen Philharmonie Suhl unter der Leitung von Olaf Koch hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Und da erwartet uns jetzt ein Stück für Perkussionsquartett, komponiert von Roland Schmidt. Die Ausgangsbasis des Werks ist die Tonfolge BACH. Hier mit dem Cabasa Percussion Quartett. Thank you.

Thank you.

Hans-Günther Brodmann, Roland Schmidt, Hermann Schwander und Schandor Todt. Sie bilden das Cabasa Percussion Quartett und präsentierten hier das Stück BACH von Roland Schmidt. Jetzt kommen wir im heutigen Concerto Bavarese zu Carola Obermüller, die in ihrem Leben schon ziemlich unterwegs war, geboren in Darmstadt, Studien in Nürnberg, Salzburg und auch in Indien. Promoviert hat sie unter anderem bei Helmut Lachenmann. Auftragsarbeiten führten sie nach Australien, Venedig, Alaska und jetzt ist sie an der University of New Mexico tätig. Wir hören ihr Nachtstück mit dem Titel Kohlenmonoxid. Von Carola Obermüller das Ganze komponiert. Es geht los, leicht Fußes, dann Sternen schweben, Purpur, es gibt eine Befragung und es hört auf mit dem Titel Gnade und dann mit dem Übertitel Kohlenmonoxid. Wir hören die beiden Sopranistinnen Monika Tepe und Elizabeth Kingdom. Der Sprecher ist Godehard Schramm. Zudem zu hören der Konzertchor Nürnberg-Fürth und die Pegnitz-Schäfer Klangkonzepte unter der Leitung von Christian Gabriel. Leichten Fußes jagen durch tannhohe Nacht, samtenes Grün auf bloßem Leib, im Fluge Zweigen entgehen, Moos will weichen, Stein widersteht, Atem teilt Stille. Da. Zitternder Schatten, lautlos zart. Nacht schwärzt. Alles nichts. Morgen früh. Antrazit blau.

Mirage für großes Orchester von Carlos Heinrich Fehrhoff mit den Bamberger Symphonikern unter der Leitung von Rudolf Albert.